Plötzlich ist er da, der gefürchtete Flashmob. 100 Menschen stürzen sich auf CSU-Chef Seehofer und schreien ihn an. Allerdings sind es keine Chaoten, auch keine Piraten, sondern Journalisten. Einmal zu uns schauen, Herr Ministerpräsident. Einmal weiter noch, Herr Seehofer. Hier, jawohl, sehr gut. Ihr seid normal, jetzt möchte ich mit ganz normalen Leuten reden. Noch normaler als wir. Ganz normale Leute zu finden, ist nicht ganz einfach an diesem Abend in der Münchner Nobel-Disco P1. Denn zur ersten Facebook-Party der CSU sind deutlich weniger Facebooker gekommen als erwartet. 2500 Menschen standen auf der Gästeliste, erschienen sind gerade mal 600. Es sind irgendwie ein bisschen wenig Leute da, ist zumindest der Eindruck, den ich habe. Ja, man hat fast ein paar mehr erwartet, fast ein paar, ein bisschen Randal oder so, aber... ist ja alles ganz normal. Ja, die Presse interviewt die Presse. Das ist so wie Inzest. Ich habe vorhin gesehen, dass 5 Presseteams 3 Sanitäter gleichzeitig belagert haben. Die Sanitäter haben genug Zeit, Interviews zu geben. Es gibt nichts zu tun. Auch nicht für die 30 Polizisten, die vorsichtshalber an der Straße patrouillieren und dabei an einem Infostand der Piraten vorbeikommen. Michelle Moser verteilt dort orangefarbene Piratenflyer gegen Studiengebühren. Die CSU meint, Netzpolitik wäre, Facebook-Partys zu machen und zu sagen, ja, hallo, ich kann auch Internet. Was die CSU nicht verstanden hat, ist, dass es bei Netzpolitik eigentlich um ACTA, um Vorratsdatenspeicherung, um ganz andere Themen geht, als werdet meine Facebook-Freunde und kriegt irgendwie ein Freigetränk. Das Freigetränk gibt es an der Bar des P1, allerdings keine harten Sachen, die muss jeder selber zahlen. Cocktails kosten bis zu 20 Euro. Die meisten Gäste trinken Bier und sind in der Jungen Union. Einfach ein bisschen Atmosphäre, ein bisschen Stimmung, dann hier das besondere Event halt eben genießen. Das P1 in einer anderen Form genießen. Einige der Gäste tragen Piraten-T-Shirts. Etwa 20 bayerische Freibeuter sind der Einladung der CSU gefolgt und versuchen, durch die Journalistentraube bis zu Horst Seehofer vorzudringen. Auch Stefan Körner, der bayerische Oberpirat. Also ich bin hier, weil ich dem Ministerpräsidenten Hallo sagen wollte, wenn er schon zur Party einlädt, bei der Gelegenheit einfach mal vorbeizuschauen. Dachte ich mir, ist okay, mache ich. Als Stefan Körner es endlich schafft, überreicht er Horst Seehofer ein besonderes Geschenk. Eines, das der CSU-Chef kurz darauf stolz den feiernden Gästen präsentiert. Ich habe sogar vom Vorsitzenden einen Mitgliederausweis bekommen. Ich bin in der Piratenpartei Deutschland das Mitglied mit der Mitgliedsnummer 1337. Nur unterschreiben will Seehofer nicht. Schließlich sei er bereits in einer erfolgreichen Partei. Er nippt an einem Cocktailglas und wünscht den Gästen viel Spaß beim Tanzen. Das ist ein neuer politischer Stil, der sich eben abhebt von allen, die die letzten Jahrzehnte Politik gemacht haben. Das wird zum ersten Mal in Deutschland gemacht und jetzt sammeln wir unsere Erfahrungen. Und wir werden das auch mehrfach wiederholen in den nächsten Monaten. Da schüttelt Stefan Körner, der bayerische Piratenchef, den Kopf. Also ich würde zumindest keine Facebook-Party ins Leben rufen, dafür sorgen, dass massig Journalisten da sind, um dann mit einer Handvoll Gäste zu feiern. Ich glaube, das würde bei uns anders laufen, ja. Eines zumindest hat Horst Seehofer erreicht. Seine Facebook-Seite hat mittlerweile 11.500 Likes, also Nutzer, die angeklickt haben, dass sie Horsti mögen. Vor 2 Wochen waren es erst 3.000 Likes. Allerdings könnte diese Zahl bald wieder sinken, wenn es viele Facebook-Freunde so machen wie Partygast Peter Schäfer. Ja, ich habe halt zugesagt und die Facebook-Seite geliked und dann wieder gleich wieder disliked. Dann war ich auf der Gästeliste und dann passt es. Denn Peter Schäfer ging es nur um eines, das Freigetränk. Dafür, grinst der Münchner, hätte er sogar Lothar Matthäus geliked.